Abschnitt 8 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 64 bis 72. Kapitel 64. Der energische Staatsrat. Der Herr Bartmann sollte im Auftrage der Regierung Leute um sich versammeln, die imstande wären, durch lustige Laune wieder Lebensmut in die Bevölkerung zu bringen. Herr Bartmann sollte diese Leute möglichst rasch zu Predigern, das heißt, zu sehr lustigen Predigern ausbilden. Und das tat denn auch der Herr Bartmann mit großem Eifer. Und er freute sich dabei über seinen energischen Staatsrat und amüsierte sich königlich darüber, dass er immer noch nicht erkannt wurde. Sollte ich mich so verändert haben? Also fragte er sich eines Morgens und sah dabei in einen Spiegel und erschrak. Er sah wirklich ganz anders aus als einst. Kapitel 65. Der verfluchte Kaiser. Jetzt verlangte aber ganz Utopia, dass der Kaiser Philander Schilder verlassen und sich wieder an die Spitze der Regierung stellen sollte. Die Zeiten seien doch danach. Aber der Herr Sebastian telegrafierte aus Schilder sehr kurz: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da fluchte man überall auf den Kaiser Philander und in 50 Broschüren, die sämtlich in der Rechtszentrale am Schwantufluss geschrieben waren, wurde erklärt, dass des Kaisers Handlungsweise unverantwortlich sei. Herr Bartmann aber wurde täglich populärer. Kapitel 66. Der Herr Haberland. Der Astronom Haberland schrieb an den Herrn Bartmann kurz und bündig: Jetzt glaube ich, dass die Possenreißerei ein Ende haben könnte. Aber der Herr Bartmann besuchte den Herrn Haberland auf der Sternwarte und setzte ihm bei einem Glase Grog heftig auseinander, dass jetzt vor allen Dingen nicht der Herr Bartmann verschwinden dürfe. Herr Haberland sah schließlich ein, dass das auch gefährlich sei. Und dann fuhren die beiden Herren im sebastianischen Luftwagen in die nahegelegene Gletscherwelt und beobachteten die neuen Kometen, die ihre Irrlichternatur in der Kälte zu verändern schienen, da sie über den Gletschern tagelang an einer Stelle blieben. Kapitel 67. Der Herr Sebastian. Der Herr Sebastian befand sich als Oberbürgermeister von Schilda in einer peinlichen Lage und schrieb das dem Kaiser. Der Kaiser aber telegrafierte: Bitte, Feste feiern lassen. Ich sende 3 meiner jungen Leute mit genaueren Instruktionen. Bartmann. Herr Sebastian raufte sich die Haare aus. Er war nahe daran, auf und davon zu gehen. Doch der Kaiser hatte ihm versprochen, alle sebastianischen Erfindungen, auch die teuersten, ausführen zu lassen. Und das war für Herrn Sebastian bestimmend. Und so wurden in Schilda die Narrenfeste gefeiert und ganz Utopia wunderte sich über den närrischen Kaiser. Kapitel 68. Der Kaiser Moritz. Als der Kaiser Moritz von den Festen in Schilda hörte, da packte ihn der Neid und er ließ sofort seinen Vergnügungsrat zusammentrommeln und befahl, dass die bunte Krankheit auf einem Nachtfest parodiert werden sollte. Und dieser Befehl wurde ausgeführt. Ein paar große leuchtende Ballonriesen wurden über dem Schwarzen See aufgelassen. Und diesen Ballonriesen wuchsen neue, höchst komische Köpfe aus den Armen und Händen heraus. Die Bewohner von Ulalaipu ärgerten sich über diesen Scherz. Kapitel 69. Die Krankheit in Ulalaipu. Die Bewohner von Ulaleipu hörten nun an dem Morgen, der der Festnacht folgte, dass plötzlich gegen 1000 Erkrankungen in der Nacht gemeldet waren. Und diese Nachricht erfüllte alle mit Entsetzen. Und viele wollten, dass der Kaiser Moritz sofort aus dem Lande gewiesen werden sollte. Vor der Festnacht waren in Ulaleipu kaum 80 Erkrankungs- und nur 4 Sterbefälle vorgekommen. Der Staatsrat wollte gerade einen feierlichen Entschluss fassen, da wurde gemeldet, dass auch der Kaiser Moritz erkrankt sei. Kapitel 70: Der kranke Moritz. Der Kaiser Moritz lachte laut auf, als er bemerkte, dass seine Haut die berühmten blauen, grünen und roten Flecken zeigte. »Endlich«, rief er, und er tanzte im Zimmer herum und schrie immer wieder, »Ich hab's, ich hab's!« Und dann brach er in einer Ecke zusammen und ließ sich forttragen. Dabei lachte er wieder, aber so harmlos, wie Kinder zu lachen pflegen. Als er ins Bett gebracht war, forderte er Feder und Tinte und wollte schreiben, doch ihm sank die Feder aus der Hand, und er glaubte plötzlich, dass viele Riesen neben ihm säßen, und er murmelte, »Liebe Riesen, wachsen euch immer noch Köpfe aus den Armen und aus den Fingern? Verzeiht, dass ich euch so quäle, aber ihr braucht wirklich mehr Köpfe, als ihr habt. Mit dem einen könnt ihr das nicht alles zusammendenken, was wir zusammendenken müssen, wenn wir uns das Leben erträglich gestalten wollen. Wir müssen alle immerzu unseren Witz zusammennehmen, um uns zu beweisen, dass unser Dasein wirklich ein herrliches ist. Wenn wir bloß einen Kopf haben, fällt uns das sehr schwer, denn mit einem Kopf können wir nicht so viel Witz erzeugen. Ihr fragt mich, warum wir uns so anstrengen, da wir doch sterben können? Ja, wir strengen uns eben so sehr an, um wenigstens mit Wonne sterben zu können, da es uns ja doch nicht gelingt, mit Wonne zu leben. Er sank müde in die Kissen zurück und schlief ein. Kapitel 71: Lotte Wiedewitt. Als der Moritz aufwachte, saß sein Weib neben ihm und weinte. »Warum weinst du?« fragte da der Moritz. Da rief die Lotte schluchzend, »Moritz, Moritz, du darfst nicht sterben, ich habe dich so lieb, so sehr, sehr lieb.« Und die Lotte küsste den Moritz, aber der sagte, »Du musst mich, wenn du mich wirklich lieb hast, ruhig sterben lassen. Willst du mir nicht einmal diese einzige Freude gönnen? Glaubst du, dass ich jemals in meinem Leben eine andere Freude gehabt habe? Sieh nur, wie mein Körper durch das Bettuch leuchtet. So leuchtet alles in mir auf, jetzt, da ich endlich sterben kann. Ich sehe lauter Narren, die mit ihren Köpfen Fangeball spielen. Und dazu lachen die Köpfe. Und meine Lotte muss auch dazu lachen. Lach doch, Lotte!« Da zwang sich die Lotte und wollte wirklich lachen. Und sie lachte, aber es klang so schauerlich, dass ihr mit einem Male alles schwarz vor den Augen wurde. Sie fühlte, dass sie umsank und von vielen Händen gehalten wurde. Und dabei hörte sie neben sich den Moritz nochmals laut lachen und sagen, »Es ist ja alles Komödie, das ganze Leben. Nur das Sterben ist schön. Lasst uns fröhlich sein, gebt mir Wein und lasst Musik spielen.« Es geschah, wie er sagte. Die Lotte wurde ohnmächtig hinausgetragen. Kapitel 72: Das Leichenwunder. Da passierte in einer Leichenhalle am Schwantowflusse, in der über 500 bunte Leichen von den Männern der Wissenschaft aufmerksam beobachtet wurden, abermals etwas Wunderbares. Die astartigen, neuen bunten Gliedmaßen, die aus den Leichen herauswuchsen und sich immerzu bewegten und veränderten, bekamen Wunden, die bluteten. Und aus diesen Wunden schossen feurige Strahlen heraus, die zu großen Flammen wurden. Da packte das Entsetzen die Herrn Gelehrten, und sie liefen davon. Und sie befahlen den Leichenträgern, die Leichen zu isolieren, aber die beherzten Leute, die die Leichen anfassen wollten, bekamen so furchtbare Brandwunden, dass man beschloss, die Leichen mit langen eisernen Hebeln herauszuheben und einzeln am Flusse aufzubahren. Jede Leiche wurde mit einem eisernen Schirmdach oben gegen Regen geschützt. Jede Leiche lag von der nächsten 100 Meter entfernt. Und nun wurden die Leichen von allen Seiten mit Fernrohren beobachtet. Und man sah, dass sich bunte kleine Flammen von den toten Körpern loslösten. Und diese Flammen flogen gegen die eisernen Schirmdächer und brannten da Löcher durch. Und oben in der Luft bekamen die Flammen Kometengestalt, wie die großen Irrlichter. Ende von Abschnitt 8.